bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit bis ins Mark. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark.